Schön, dass ihr alle da seid zum Vortrag Staat und Politik in Zeiten von Corona. Der Referent ist Ernst Lohoff, langjähriger Autor der Krisisgruppe und Mitherausgeber eines Staatlichkeit drin ist. Der Vortrag heute soll nicht den Buchtitel referieren, sondern eher nochmal tiefergehende Fragen, die darüber hinausgehen, berühren. Das Ganze ist Teil von einer Veranstaltungsreihe, die die Krisis jetzt regelmäßig machen möchte. Die Reihe läuft unter dem Titel Letzter Montag, Analyse und Debatte. Und der Name ist in diesem Fall ausnahmsweise Programm. Also die Idee ist, einmal im Monat, nämlich immer am letzten Montag, um 19 Uhr abends eine Diskussions- und Analyseveranstaltung zu aktuellen Fragen der Gesellschafts- und Kapitalismuskritik zu machen. Dabei kann es sein, dass wir in diesem Fall das eher klassische Vortragsformate sind, wo wir einen Referenten oder eine Referentin haben, in diesem Fall eben den Ernst Lohoff, der oder die dann ein bisschen was erzählt. Wir haben aber auch vor, stärker interaktive Formate zu probieren, Gesprächsformate und ähnliche Geschichten. Die Planung für die nächsten Monate läuft gerade auf Hochtouren und ihr könnt dann im Prinzip in den nächsten Tagen und Wochen immer mal wieder auf unsere Facebook-Seite oder auf unsere Homepage gucken. Da werden wir die Informationen dazu entsprechend dann teilen. Genau. Wir machen es so, dass der Vortrag wird ungefähr so 40 Minuten dauern. Ihr könnt, während der Vortrag läuft, auch schon Fragen oder Statements in den Chat schreiben. Ich als Moderation werde die so ein bisschen schreiben und dann während der Diskussion am Ende dem Referenten entsprechend stellen. Wir streamen den ersten Teil des Vortrags auch bei YouTube. Also vielleicht sind einige von euch jetzt gerade bei YouTube und gucken von dazu. Die Diskussion wird dann am Ende nicht mehr gestreamt. Das heißt, wer mitdiskutieren will, muss dann irgendwie nochmal versuchen, diesen anderen Link via Zoom zu nehmen. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, euch auch direkt reinzuschalten. Da schneiden wir auch nicht mehr mit oder so. Und dann könnt ihr entsprechend eure Fragen dann auch so stellen. Der Stream übrigens, der bei YouTube läuft, zeigt nicht die Bilder der ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern nur die Bilder des Referenten und des Moderators. Also müsst keine Angst haben, dass ihr jetzt gerade, ohne es zu wissen, auf YouTube lauft. Das ist nicht so. Das bin nur ich, dummerweise, den man da sehen kann. Genau. Wir machen den Vortrag und dann gibt es eine 5-minütige Pause. Da habt ihr die Möglichkeit, nochmal auf Toilette zu gehen, ein Kippchen zu rauchen, eine Apfelsaftschorle zu holen oder andere Dinge, die man in 5 Minuten so schafft. Danach geht es dann hier weiter mit den entsprechenden Fragen an den Vortragenden. Genau, das ist so ein bisschen die Idee, die wir haben. Veranstalterin der ganzen Sache ist die Gruppe Krisis. Das, was wir als Gruppe Krisis machen, ist im Wesentlichen ehrenamtlich. Trotz allem fällt immer mal wieder auch eine kleine irgendwelche Form von Kosten an. Darum habt ihr die Möglichkeit, uns und die Veranstaltungsreihe zu unterstützen. Ich habe im Chat mal gerade einen Link geschickt. Wer also möchte, hat die Möglichkeit, da uns über PayPal uns ein bisschen Geld zukommen zu lassen. Das wäre sehr freundlich und würde die Arbeit von uns sehr unterstützen. Dann hoffe ich jetzt, dass ich nichts vergessen habe und übergebe das Wort an Ernst Lohoff mit der Frage, wie verhält es sich denn nun mit Staat und Politik und ihren Grenzen in Corona-Zeiten? Und ich hoffe, er schaltet den Ton auch noch an. Das wäre sehr freundlich von ihm. Ja, gut. Ja, tun ist ein gewisser Vorteil, wenn man den beim Vortrag dabei hat. Gut, fangen wir mal an. als zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges im oberbayerischen Oberammergau die Pest wütete, wandten sich die Bewohner in ihrer Verzweiflung direkt an die in ihren Augen allerhöchste Instanz. Sie versprachen künftig in jedem 10. Jahr das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, sollte Gott dem großen Sterben ein Ende bereiten. Angeblich ließ sich der auf den Kuhhandel damals ein. Jedenfalls haben die Oberammergauer ihren Teil der Abmachung fast 400 Jahre lang getreulich erfüllt. 2020 wäre es eigentlich mal wieder soweit gewesen und die regionale Tourismusbranche rieb sich schon die Hände. Allerdings machte Covid-19 ihr einen Strich durch die Rechnung. Wie so viele Veranstaltungen fielen auch die Passionsspiele Corona-bedingt ins Wasser. Diese kleine Fußnote im großen Corona-Spektakel dokumentiert eins. Was die solchen Bewältigungsstrategien angeht, gab es in den letzten 400 Jahren einen gewissen Wandel. Die Wunderwaffe von einst, die fromme Zusammenrottung, spielt im Kampf gegen die Seuche keine Rolle mehr. Im Gegenteil, als im Frühjahr 2020 die erste Corona-Welle Deutschland erfasste, saß Gott in der Folge bundesweit erst einmal ein paar Wochen Mutterseelen allein in den Kirchen, Moscheen und Synagogen. Der während des ersten Shutdowns geltende Maßnahmenkatalog sah nämlich unter anderem auch einen Verzicht auf Präsenzgottesdienste vor. Ob Virologin oder Verschwörungstheoretiker, für das Corona-Geschehen werden heute durch die Bank irdische Ursachen verantwortlich gemacht. Und auch was die Eindämmung der Pandemie betrifft, versucht man dem Virus mit irdischen Mitteln wie Impfungen und Social Distancing beizukommen. Hat also der Mensch einen Ausgang aus dem Zustand selbstverschuldeter Unmündigkeit gefunden? War ich jetzt weg? Ich hatte so eine komische Meldung. Ja, du warst für ein paar Minuten weg. Also ein paar Sekunden. Das waren die letzten 5 Sekunden vielleicht. Ach so. Hat also der Mensch einen Ausgang aus dem Zustand selbstverschuldeter Unmündigkeit gefunden? Leben wir jetzt in einer Gesellschaft, die bei der Bewältigung von Corona auf ihre eigenen Kräfte und ihre eigene Kooperationsfähigkeit vertraut und eben keine höheren Mächte mehr braucht? Leider nein. Die Planstelle des externen Erlösers, der in Gefahr und großer Not statt der Gesellschaft die Kastanien aus dem Feuer holen soll, die ist nicht verschwunden und gestrichen, sondern nur neu besetzt. Der unsterbliche Gott der monotheistischen Religion ist in Rente. Der sterbliche Gott, um den Ausdruck von Thomas Hobbes, dem Staatstheoretiker des 16. Jahrhunderts zu bemühen, des 17., hat seine Nachfolge angetreten. Zumindest in den kapitalistischen Zentren ist es für den zeitgenössischen Menschen angesichts der Corona-Pandemie genauso selbstverständlich, nach dem Staat zu rufen, wie früher einmal angesichts der Pest sich an Gott zu wenden. Diese Staatsorientierung lässt sich unter anderem daran ablesen, wie die breite Bevölkerung reagierte, als die pandemische Bedrohung die EU erreichte. Sie scharten sich geradezu reflexhaft um ihre jeweilige Regierung. Ob Frankreich, Italien oder Deutschland, alle Regierungen, die Corona zur Gefahr für Leib und Leben erklärten, erlebten während des ersten Lockdowns einen Höhenflug in den Umfragen. Fast noch aufschlussreicher war freilich der Schwenk, den notorische Gegner staatlicher Einflussnahme vollzogen. Als die Pandemie Einzug hielt, legten diese reihenweise eine Art notstandsetatistisches Coming-out hin. Ein Beispiel, um in Deutschland zu bleiben, bietet da der FDP-Vorsitzende. Im politischen Normalbetrieb besteht der Beitrag Christian Lindners und seiner Partei bekanntlich in allen Debatten in den immer selben Mantra: Wo Staat war, da soll Markt werden. Unter dem Eindruck von Corona schlug er ganz andere Töne an. Ein wörtliches Zitat aus einem Interview: Jetzt ist die Stunde des Staates. Er kommt seiner ureigensten Aufgabe nach, Ordnungsmacht zu sein, die das regelt, was die individuelle Möglichkeit zur Übernahme von Verantwortung übersteigt. Menschen früherer Epochen sahen in solchen eine Gottesstrafe. wer so denkt, der handelt in gewisser Weise folgerichtig, wenn er versucht, den Allmächtigen gnädig zu stimmen, etwa durch fromme Gelübde. Der zeitgenössische Mensch legt da eine weit widersprüchlichere Haltung an den Tag. Auf der einen Seite wird Corona als eine von Viren hervorgerufene Krankheit begriffen, der man eben auch nur mit Mitteln beikommen kann, auf die Viren ansprechen. Der heutige Mensch weiß, Kranke brauchen eine die Infektionsfolgen dämpfende medizinische Versorgung. Er weiß, wirksame und verträgliche Impfstoffe müssen entwickelt und hergestellt werden und damit möglichst schnell Millionen Menschen immunisiert werden. Es muss getestet werden, damit sich Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen lassen. Je schlechter das funktioniert, je länger sich Impfkampagnen verzögern, umso mehr sind zusätzlich die Einzelnen und ihre Leidensbereitschaft gefragt. Zur Minimierung der Ansteckungsgefahr heißt es für alle Maske tragen, Abstand halten, soziale Kontakte minimieren. Gleichzeitig ist aber eben auch die Überzeugung Konsens, dass nur der Staat die Gesellschaft vor der Pandemie erretten kann. Und eigentlich passen diese beiden Vorstellungen nicht zusammen. Was die für die Bewältigung der Corona-Pandemie notwendigen praktischen Schritte angeht, spielt der große Retter nur eine Randrolle. Der Aufgabenkatalog, ich habe ihn ein bisschen angedeutet, ist lang. Davon übernimmt der Staatsapparat aber nur zwei Punkte. Die Einschätzung der epidemiologischen Lage, die obliegt dem Robert-Koch-Institut, einer dem Gesundheitsministerium unterstellten Behörde. Und die Gesundheitsämter sind eben für die Nachverfolgung der Infektionsketten zuständig. Alles Übrige und damit das Gros der praktischen Aufgaben wird von anderen Akteuren übernommen, entweder profitorientierten Unternehmen, man denke an die ganze Pharmaindustrie, zivilgesellschaftliche Organisationen wie dem Roten Kreuz oder vom öffentlichen Sektor. Man denke an universitäre Forschungseinrichtungen oder kommunale Krankenhäuser. Die Kernkompetenz des Staates, die liegt auf einem ganz anderen Gebiet. Der Staat greift primär auf zweierlei Wegen ins Geschehen ein. Er verändert den Umfang und die Verteilung des monetären Reichtums. Er erhebt Steuern und übernimmt die Finanzierung bestimmte Aufgaben und er erlässt Gesetze und Verordnungen. Viren lassen sich von diesen beiden Königsinstrumenten staatlicher Gestaltungsmacht überhaupt nicht beeindrucken. Viren reagieren weder auf monetäre Anreize, noch richten sie sich nach irgendwelchen Gesetzen und Verordnungen. Dass dennoch der Staat als Retter gefragt ist, liegt natürlich nicht daran, dass sich das nicht herumgesprochen hätte oder dass da falsche Vorstellungen herrschen würde, sondern dass die Mission, die ihm aufgetragen wird, implizit eine andere ist als die unmittelbare Pandemiebekämpfung, nämlich die Bewältigung der Pandemie soll, und das ist stillschweigend immer vorausgesetzt, mit der herrschenden Art der Vergesellschaftung irgendwie kompatibel gemacht werden. Es soll Corona bekämpft werden, aber gleichzeitig eben die Art und Weise, in der die Warengesellschaft funktioniert, aufrechterhalten werden. Und da ergibt sich daraus ein Problem. Die heutige Warengesellschaft hat zwar das Potenzial, das Virus in seinen Schranken zu weisen, Potenzial in dem Sinn, dass eben das Wissen vorhanden sind und die stofflichen Ressourcen. Die Auflösung der Gesellschaft in Konkurrenzsubjekte und die Warenformen des gesellschaftlichen Reichtums verunmöglichen es ihr aber, ihre Fähigkeiten und Kräfte selber abzurufen. Und der Ruf nach dem Staat ist der Ruf nach der Instanz, die diese Selbstblockade umgehen kann, und das ist der Staat. Deswegen ist es eben, um den Lindner nochmal zu zitieren, die Stunde des Staates. Diese Selbstblockade jetzt einer Gesellschaft, die wie der unseren, die betrifft zunächst einmal den Zugang zu den menschlichen und stofflichen Ressourcen. in unserer Gesellschaft werden Güter als Waren produziert. Das heißt, sie werden nicht einfach nur erzeugt, weil sie zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse gebraucht werden. Ihre Herstellung dient vielmehr einen höheren Zweck. Sie sind Mittel, um Geld zu verdienen. Güter zu produzieren ist nur sinnvoll, wenn sie auf eine zahlungskräftige Nachfrage treffen. Das gilt natürlich auch für die zur Bekämpfung der Pandemie nötigen zusätzlichen Güter, vom Impfstoff bis zu irgendwelchen Intensivbetten, die für Corona-Patienten freigehalten werden. Weil es sich dabei aber nicht um individuelle Konsumgüter handelt, sondern um plötzlich erforderlich gewordene Kollektivgüter, muss der Staat die Finanzierungsfrage ad hoc lösen. Er muss entweder selber direkt die Finanzierung übernehmen oder öffentliche Körperschaften wie die Krankenkasse dazu verdonnern. Aber eben, er muss es regeln, damit sich das in Geldgrößen darstellen kann. Dieses Problem betrifft natürlich nicht nur die sachlichen Ressourcen, sondern auch die menschlichen Ressourcen, sprich Arbeitskraft, Men- und Womanpower, die eben auch finanziert werden müssen. Das ist so die eine Dimension der Selbstblockade, diese Abhängigkeit, dass Dinge erst zugänglich werden, auch wenn sie vorhanden sind, wenn eben sie sich monetär darstellen und eine Finanzierung gesichert ist. Wo die nicht gesichert ist, gibt es diese Gegenstände, sind die unzugänglich. Die zweite Dimension dieser Selbstblockade hat mit der Art und Weise der Beziehung der Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft zu tun. Bekanntlich erfordert die Eindämmung der Pandemie, macht die weitgehende Veränderung in den alltäglichen Abläufen notwendig. Praktiken, die bis dato als unproblematisch galten, sind plötzlich mit einem Infektionsrisiko behaftet und müssen deshalb schleunigst neu organisiert werden. Das gilt für die Arbeitswelt, das gilt für das Freizeitgeschehen. Es ist also nötig, die Regeln des Zusammenlebens den Pandemiebedingungen anzupassen. Und das eben relativ schnell. Eine in getrennte Warenbesitzer aufgelöste Gesellschaft, in der jeder primär seine besonderen Privatinteressen verfolgt und das eben seine Art von Teilhabe ist, das Verfolgen von Privatinteressen, die ist aber nicht in der Lage, sich selber auf Regeln zu verständigen. Die ist darauf angewiesen, dass die Regelsetzung durch die äußere Instanz des Staates funktioniert und der sie übernimmt. Und diese Regeln, das sind aber eben damit auch Regeln, die eine besondere eigentümliche Gestalt haben, nämlich die Rechtsform. Es sind Regeln, die in der Gestalt von abstrakten Gesetzen und Verordnungen vorliegen, an die sich jeder zu halten hat und die eben auch polizeilich dann durchgesetzt werden und die den Rahmen abgeben und in dem Fall eben einen veränderten Rahmen, in dem jeder seine besonderen Privatinteressen verfolgen kann. Die Mission des Staates, und das ist eben der Inhalt des Rufes nach dem Staat, besteht darin, die Pandemiebekämpfung systemkompatibel zu machen. Er sorgt einerseits dafür, dass sich die zur Pandemiebekämpfung notwendigen Maßnahmen in Geldgrößen darstellen. Und er transformiert notwendige Verhaltensänderungen in Gesetze. Diese Aufgabe kann der Staat aber nicht ausfüllen, ohne eine ganze Reihe von Nebenwirkungen mitzuerzeugen, indem die Gesellschaft in der Pandemie eben an dieser Ordnung, an dieser Lebensweise festhält, der vereinzelten Einzelnen, die sich über Waren vermitteln, und die Regie an den Staat abtritt, handelt sie sich ein ganzes Paket von Effekten ein, die auch vom Standpunkt dieser Gesellschaft hochgradig kontraproduktiv sind. Was die Übersetzung in Geldgrößen betrifft, habe ich ein Problem bereits angesprochen. die Mobilisierung von Menschen und Ressourcen kostet und der Staat hat für die Finanzierung zu sorgen. Das ist allerdings das geringste Problem. Viel schwerer wiegt etwas anderes. Die Corona-Pandemie zwingt eine partielle Demobilisierung wirtschaftlicher Aktivitäten. Stichwort Lockdown, Shutdown. Vom stofflichen Reichtum her betrachtet ist das kein sonderliches Problem. Lockdown hin, Lockdown her, die Versorgung mit den nötigen Dingen, die ist nie gefährdet gewesen durch die vorübergehende Reduktion der Produktion. Auch die Versorgung mit Klopapier nie, außer durch Hamsterkäufen. Allerdings wirkt sich diese partielle Demobilisierung wirtschaftlicher Aktivitäten verheerend auf das System des abstrakten Reichtums dar, also auf diese Gewinnmaschine. Bestimmte Branchen und deren Beschäftigte werden eben durch die staatlichen Restriktionen von ihren Einkünften abgeschnitten. Und das hat auch Rückkopplungseffekte für andere Bereiche. Und auch hier ist eben dann der Staat in die Bresche gesprungen und stützt eben entsprechend Branchen, etwa die schwächelnde Luftfahrtindustrie. Und das hat eben auch Wirkungen. Die eine Wirkung ist schlicht und einfach natürlich die veränderte Situation der Staatsfinanzen, dass hier der Staat in einer recht originelle Lage reinrutscht. Während früher einmal die privatwirtschaftlichen Akteure den Staat finanziert haben, kehrt sich das Verhältnis um. Die Bonität der öffentlichen Hand, ihre Fähigkeit, Kredite aufzunehmen und Geld an die Wirtschaft zu verteilen, wird dann zum dem Pfund, mit dem diese hierzulande wuchern kann. Das ist also hat gewisse Vorläuferfunktionen. In der Wirtschaftskrise von 2008, 2009 hat man auch schon die Situation, dass der Staat eben die Finanzindustrie gerettet hat. Da ging es aber noch spezifisch auf eine Branche. Jetzt ist es wesentlich breiter gefasst. Und diese Ausrichtung, jetzt den Wirtschaftssubjekten quasi den Status quo zu sichern durch staatliche Subventionierungen, die hat natürlich auch verteilungspolitische Konsequenzen. Das ist also die größte Umverteilung von unten nach oben, die man sich vorstellen kann, weil natürlich Menschen oder Akteure, die ein hohes Einkommen haben, wenn man ihnen ihre Position und ihre Einkommensquelle substituiert, natürlich ganz andere Summen bekommen. Also das ist ja auch breit thematisiert in der Debatte um Corona, was da an Umverteilungspotenz da ist. Das ist eben die eine Ebene, wo der Staat mit Geld hantiert, wird die Rechnung allerdings in die Zukunft verschoben und die Rechnung betrifft auch das System des abstrakten Reichtums selber, dass die Gesellschaft die notwendigen Veränderungen jetzt in den Verhaltensabläufen und in den alltäglichen Abläufen in Freizeit und Erwerbsleben nicht selber organisiert, sondern an den Staat auslagert. Das hat unmittelbar Konsequenzen, nicht zeitlich nur verzögert. Diese Arbeit mit juristischen Mitteln und Gesetzen und Verordnungen, die hat eben ihren Preis, weil sie der sofort zu entrichten ist und der besteht darin, dass diese Art gesellschaftliche Regeln zu erlassen und durchzusetzen, wenig effektiv und zielgenau ist. Also die sind eigentlich nie passgenau, sondern eben haben die Eigentümlichkeit, dass entweder zu vieles mit betroffen wird oder vieles, was auch problematisch wäre, außen vor bleibt durch die, indem eben eine allgemeine Regel erlassen wird, an die sich alle halten müssen, ob das jetzt im Konkreten Sinn macht oder nicht. dieses Fliegenklatschenhafte kann man an einem Beispiel festmachen. Ich nehme mal die Ausgangssperren in Bayern, die unter denen wir hier gerade zu laborieren haben oder schon seit geraumer Zeit. Vom epidemiologischen Standpunkt ist es völliger Unfug, Menschen zu verbieten, sich draußen zu bewegen, egal zu welcher Tageszeit. Und es gibt von dem her keinen Grund, dass Menschen nach 21 Uhr nicht mehr auf der Straße rumlaufen dürfen. Weil private Treffen sonst aber kaum zu verhindern ist, versperrt die Landesregierung eben einfach den Hin- und Rückweg zu möglichen privaten Treffen. Also da wird eben dann ein Geschütz aufgefahren, was alles Mögliche mittrifft. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen. Hundebesitzer dürfen auch nach 9 vor die Tür, um den Hund Gassi zu führen. Da wird natürlich dann der Vierbeiner wieder zum Passepartout an der Leine für abendliche Besuche bei Freunden. Das zu wenige und dann eben gar nicht treffen wollende, das lässt sich oder könnte hierzulande vor allem an dem äußerst zurückhaltenden Umgang mit der Arbeitswelt festmachen. Die Politik hat sich darauf festgelegt, dass Infektionen im privaten Umfeld passieren, nicht am Arbeitsplatz und auf dem Weg dahin. Das hat aber weniger mit belastbaren Daten über das Infektionsgeschehen zu tun, sondern die gibt es schlicht und einfach nicht. Also die meisten Infektionen sind heutzutage nicht nachvollziehbar, wo die stattgefunden haben. Das hat mehr damit zu tun, dass eben die Politik eine Scheu hat, sich an Wirtschaftsinteressen zu versündigen und da in die Abläufe einzugreifen. Was dann zu einer Konstellation führt, wie dass die gleichen Leute, die jeden Werktag 8 Stunden lang trotz Pandemie im Betrieb Business as usual erleben und eben mit ihren Kollegen zusammenarbeiten, die sollen in der Freizeit plötzlich auf Social Distancing umschalten. Solche Ungereimtheiten, die untergraben natürlich die Akzeptanz des staatlichen Vorgehens und sie werden dementsprechend auch immer wieder kritisiert. Problematisch ist allerdings das übliche Vorzeichen dieser Kritik. Also die Frage ist, mit welcher Stoßrichtung wird diese Art staatlichen Vorgehens kritisiert. Eine sinnvolle Kritik, die müsste eben diesen Dualismus Staat und Gesellschaft mit zum Thema machen. Eine in isolierten Konkurrenzobjekte aufgelöste Gesellschaft hat notwendigerweise eine mit eben Gesetzen und von Verordnungen hantierende Staatlichkeit zum Pendant. Das ist aber eben eine äußerst reibungsreiche Art, gesellschaftliche Angelegenheiten zu regeln. Besonders reibungsreich auch in Situationen, die sich permanent verändern, weil das Virusgeschehen sich verändert oder auch das Wissen über die epidemiologischen Zusammenhänge sich verändert und Gesetze da auch etwas schwerfällig sind und Verordnungen und die Reaktion. Die gängige Kritik, die hat aber eben nicht diese grundsätzliche Dimension im Auge, die setzt die Aufspaltung von Staat und Gesellschaft immer schon als die natürliche Ordnung voraus. Das wird natürlich besonders deutlich, wenn man sich die Kritik an der herrschenden Corona-Politik anschaut, die am meisten Lärm macht und die deshalb sehr viel Aufmerksamkeit in den letzten Monaten auf sich gezogen hat, nämlich verschwörungstheoretische Erklärungen, die Corona als die Erfindung interessierter Kreise behandeln. Hier wird radikal der Standpunkt einfach des vereinzelten Einzelnen bezogen, der nichts kennt, außer eben sein Privatinteresse. Also der Dualismus ist hier auch vorausgesetzt und die Staatsfixierung ist nicht überwunden, sondern sie ist einfach negativ gewendet und erreicht in gewisser Weise sogar ihren Höhepunkt, indem da eben alles Mögliche der Politik unterstellt und unterstellt wird. Das so die eine Art der Kritik, die die Debatte auch mitprägt. In der Corona-Pandemie haben die westlichen Staaten im Vergleich zu Ländern wie Südkorea, Taiwan oder Neuseeland keine gute Figur gemacht. Auch China, dem Ursprungsland des Virus, ist es bislang zumindest gelungen, eine größere zweite Corona-Welle zu vermeiden. Vor allem konservative und wirtschaftsliberale Kräfte in Europa und in den USA nehmen das gern zum Anlass, um so eine höchst eigentümliche Form der Selbstkritik vom Stapel zu lassen, die so eine Art Gegenerzählung zu den Verschwörungstheorien bildet. Glaubt man dieser Gegenerzählung, so ist die westliche Kultur der Freiheit in Sachen Pandemiebekämpfung eben den asiatischen Kollektivismus unterlegen. Es wird da so ein Systemgegensatz konstruiert, in dem eben der Westen aufgrund seiner übertriebenen Freiheitsliebe ins Hintertreffen zu geraten droht. Dieses Deutungsmuster hat, kann man durchaus sagen, einen gemeingefährlichen Charakter. Gemeingefährlich insofern erstmal, als es kulturalistisch argumentiert. Also hier ist eben die Welt in und die Differenzen in der Weltgesellschaft erklärt über kulturelle Unterschiede. Andere Faktoren, die wesentlich wichtiger da sind, auf die ich auch noch zu sprechen komme kurz, die fallen da unter den Tisch. Zum anderen wird der Systemgegensatz zwischen dem westlichen Kapitalismus und eben staatskapitalistischen System konstruiert mit der Botschaft, man möge sich doch von den autoritären Regimen eine Scheibe abschneiden und eben Freiheitsrechte beschneiden. Am besten dauerhaft. Natürlich gibt es, was die Stellung des Staates angeht, tatsächlich Unterschiede zwischen den diversen asiatischen Ländern einerseits und den etablierten westlichen Zentren andererseits. Die für den Verlauf der Corona-Pandemie entscheidende Differenz ist allerdings nicht da zu suchen, wo sie von Konservativen und Wirtschaftsliberalen hingesehen wird, nämlich bei der Rücksichtnahme auf Freiheitsrechte. Entscheidender sind die größeren Spielräume, die sich Entwicklungsdiktaturen traditionell gegenüber den privatwirtschaftlichen Interessen nehmen. Um es an dem geliebten China-Beispiel festzumachen. China hat bei den Lockdown nicht nur die Leute zu Hause eingesperrt, sie hat auch die Betriebe tatsächlich die Wirtschaft lahmgelegt in der Region Wuhan. Also das hatte eben da massive Eingriffe gegeben. Demgegenüber legen die westlichen Staaten eben auf der Ebene eine extreme Zurückhaltung an den Tag. Und da haben wir also auch Wirkungen der marktreligiösen Zurichtung der letzten Jahrzehnte, die einer wirksamen Pandemiebekämpfung im Wege stehen. Das eklatanteste Beispiel, das ging ja in den letzten Wochen breit durch die Presse und durch die Medien, das ist dieses Problem der Impfstoffentwicklung, weniger der Impfstoffentwicklung als der Impfstoffproduktion, wo eben das Gesundheitsministerium sich offenbar darauf verlassen hat, dass das beziehungsweise auch die EU, dass das eben die interessierten Pharmaunternehmen dann schon auf die Reihe kriegen werden. Das Gesundheitsministerium in Deutschland kennt nicht einmal die hiesigen Kapazitäten, also wo überhaupt die Pharma Möglichkeiten da wären. Es wurde nicht ins Auge gefasst, was eine naheliegende Möglichkeit gewesen wäre, eben von Zwangslizenzierungen und Nutzung von eben Produktionskapazitäten oder eben auch einem Aufbau im Vorfeld bereits. Also hier wurde einfach laissez-faire und der Selbstlauf des Marktes ins Spiel gebracht oder sich darauf verlassen. Also wo jetzt auch absurde Debatten geführt werden, ob die EU eine andere Politik hätte fahren sollen. Und da wird dann drunter verstanden, eben in der Konkurrenz der verschiedenen Nachfrager und Käufer eben sich anders hätte aufstellen sollen. Das zentrale Problem ist die unzureichende Gesamtproduktion und dass die sich eben marktwirtschaftlich nicht von alleine so ohne weiteres herstellt, weil die Patentrechte sich dazwischen schieben und hier ein Hindernis sich eben auftut. Das ist eigentlich ein Problem, was sich durchzieht durch den ganzen Umgang mit Corona. Und diese beiden Seiten, die passen natürlich zusammen. Also diese beiden schiefen Kritiken, die eine, die eben die auf den starken Staat setzt und die andere, die verschwörungstheoretisch argumentiert und eben da einen tiefen Staat sieht, der da am Werke ist. Die andere Orientierung, die man dem gegenübersetzen stellen müsste und die von emanzipativen Standpunkt aus die richtige wäre, das wäre eben eine, die diesen Dualismus Staat und eine Gesellschaft, die in vereinzelte Konkurrenzobjekte aufgelöst ist, in Frage stellt und an dem die nicht als unhintergehbar akzeptiert und wo das Element ist, das hier rausführt aus dem die Mobilisierung eigentlich der zivilgesellschaftlichen Institutionen ist, die vieles möglicherweise auch besser machen könnten, als das unter eben Markt- und betriebswirtschaftlicher Logik funktioniert. Also wo der Staat ja dann als Einkäufer und Finanzier nur auftritt. Das ist aber vielleicht ein Punkt, den man in die Diskussion mit reinnehmen kann. Meinen Bogen habe ich jetzt soweit einigermaßen abgeschlossen.